Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungui Seori zufolge berief der vorbereitende Ausschuss vom Maßnahmekomitee der Busaner Bürger gegen die Errichtung des Labors für biologische und chemische Waffen in Busan, das aus über 200 Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen in Busan besteht, am 6. Juli vor der US-amerikanischen Botschaft in Seoul eine Pressekonferenz ein und verlangte von den US-Truppen, den Plan für biologische und chemische Kriegsführung sofort zu annullieren. Auf einer weiteren Pressekonferenz vor dem Verteidigungsministerium Südkoreas warf die Organisation der Militärbehörde vor, die Machenschaften der US-Truppen für biologische und chemische Kriegsführung zu unterstützen.